بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht und dass wir aus dieser Sitzung herausgehen mit mehr Wissen und dass wir dieses Wissen, das wir erlangen, in Taten umsetzen. Denn er ist derjenige, der dazu imstande ist, wenn man ihn dazu bittet, und er ist derjenige, der Erfolg verleiht. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind Verse 21 bis 24 von Surat al-Baqarah, zweite Surah des Koran. O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget, der euch die Erde zu einem Ruhebett und den Himmel zu einem Gebäude gemacht hat und vom Himmel Wasser herabkommen lässt, durch das er dann für euch Früchte als Versorgung hervorbringt. So stellt Allah nicht andere seinesgleichen zur Seite. So stellt Allah nicht andere als seinesgleichen zur Seite, wo ihr es doch besser wisst. Und wenn ihr im Zweifel über das seid, was wir unserem Diener offenbart haben, dann bringt doch eine Sura gleicher Art bei und ruft eure Zeugen außer Allah an, wenn ihr wahrhaftig seid. Doch wenn ihr es nicht tut, und ihr werdet es nicht tun, dann hütet euch vor dem Höllenfeuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Es ist für die Ungläubigen bereitet. Wir haben gesehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala in den ersten 5 Versen Eigenschaften der Gläubigen, der Mu'minun, beschreibt. Dann hat er in 2 Versen Eigenschaften der Kuffar beschrieben. Und zwar derjenigen Kuffar, die auch in diesem Kuffar, in diesem Unglauben sterben werden. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat ihre Herzen versiegelt. Danach hat Allah subhanahu wa ta'ala uns in mehr als 10 Versen beschrieben, die Eigenschaften der Heuchler, diejenigen, die die große Heuchelei betreiben unter den Muslimen, das heißt, die nach außen hin sich als Muslime geben, im Herzen aber keine Muslime sind. Hiernach hat Allah subhanahu wa ta'ala uns 2 Gleichnisse gegeben, ein feuriges Gleichnis und ein Gleichnis des Wassers oder ein Gleichnis mit Wasser. Und wir haben gesehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns mitgeteilt hat, dass das Gleichnis derjenigen, die Heuchler sind oder ungläubige Menschen sind und die auch als Ungläubige sterben werden, ist gleich Leute, die in einer leeren Fläche, in einer Wüste, ein Feuer anzünden und sobald dieses Feuer angezündet ist, weil sie durch ihren Weg sehen wollen, nimmt Allah ihnen das Licht weg, ihr Augenlicht weg, sodass sie nicht mehr sehen können und taub sind und stumm sind, sodass wenn jemand sie nach dem Weg, wenn sie fragen wollten nach dem Weg, könnten sie nicht reden, wenn sie nach dem Weg schauen wollten, durch die Sterne oder durch das Feuer, das sie angefacht haben, können sie den Weg nicht sehen, weil sie blind sind. Und selbst wenn sie fragen könnten nach dem Weg, könnten sie nicht hören, weil ihre Ohren auch versiegelt sind. Und dieses Beispiel hat Allah subhanahu wa ta'ala gegeben für diejenigen, die als ungläubige Menschen sterben werden unter den Menschen. Denn Allah sagte, so werden sie nicht umkehren, fahum la yarji'un. Das ist ein Teil der Menschen. Doch wer sind diese Menschen? Das gehört zu Ilm al-Ghaib, zum Wissen des Verborgenen. Niemand weiß es außer Allah und demjenigen, der es mitgeteilt hat. Und diese Verse, wie gesagt, hat Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt, damit sein Prophet sallallahu alaihi wa sallam weiß, O Prophet, du machst Da'wah, du lädst die Menschen ein zum Islam, aber du sollst wissen, es wird Menschen geben, egal wie viel du sie einlädst, egal wie gutmütig du ihnen gegenüber bist, egal wie viel du dein Herz für sie öffnest, sie werden niemals dir glauben, niemals dir folgen. Deswegen gib dir nicht zu viel Mühe, sondern verkünde die Botschaft, aber die Rechtleitung obliegt Allah und nicht dir. Danach hat er uns ein Beispiel gegeben, eines Gewitterregens, das vom Himmel herabgesandt wird von Allah, voller Finsternis und Donner und Blitz. Und diese Menschen stecken die Finger in die Ohren, um diesen Donnerschlägen zu entfliehen, um den Tod zu entfliehen. Doch Allah umfasst die Ungläubigen. Wir haben gesagt, dass es ein Gleichnis ist für die Verse, die Allah subhanahu wa ta'ala vom Himmel herabsendet. Das ist der Regen, dieser Gewitterregen. Und diese Verse beinhalten allerdings Verse, die von der Hölle sprechen. Und Verse, Ayatul Wa'id, Verse, die Androhungen beinhalten. Wenn ihr das nicht tut, dann wird euer Ausgang das und das sein, die Hölle oder das Feuer. Und diese Verse, diese Drohungen beinhalten, sind in diesem Regen beinhaltet und diesen Versen beinhaltet. Und das wird symbolisiert durch den Donner und den Blitz. Und dieser Donner und Blitz symbolisieren auch die Angst, die Verse mitbringen, wenn sie herabgesandt werden. Denn ein Vers, der anfängt mit Ja, ayyuhal ladhina amanu, oh, die ihr glaubt, bedeutet entweder, dass wir jetzt etwas tun sollen, was Allah uns angeordnet hat, oder das bedeutet, dass wir etwas nicht tun dürfen, was Allah uns verboten hat. Und davor haben diese Menschen Angst, und sie haben auch Angst davor, diese Heuchler unter der islamischen Gesellschaft, dass sie bloßgestellt werden. Deswegen stecken sie die Finger in die Ohren und wollen diese Drohungen gar nicht hören. Diese Pflichten, die sie auferlegt werden, wollen sie gar nicht hören. Und Allah sagt aber des Weiteren eine Eigenschaft von ihnen: Jedes Mal, wenn es Helligkeit bereitet, ein Blitz kommt, Erleuchtung, wenn es den Muslimen gut geht, wenn sie einen Sieg errungen haben, wenn sie Kinder haben, wenn sie Vermögen haben, dann gehen sie aufrecht als Muslime im Licht des Islam. Wenn es allerdings für die Muslime mal schlecht aussieht und Niederlagen erleiden, oder wenn ihn ein Unglück trifft und seine Kinder verliert oder seine Frau oder sein Vermögen, dann bleibt er stehen in seinem Unglauben und will nicht als Muslim stolz laufen, sondern er sagt sich vom Islam los. Und dann sagt Allah: Wenn Allah wollte, nehme er ihnen wahrlich Gehör und Augenlicht weg. Wodurch würde er ihnen das Gehör und Augenlicht wegnehmen? Indem er weitere Verse herabsendet, in denen er diese Heuchler in der Gesellschaft bloßstellt und ihnen sagt: Allah, wenn er wollte, hätte er Verse herabgesandt und gesagt, Person so und so ist ein Munafiq, die Person so und so ist ein Heuchler, die Person so ist ein Sindiq. Wenn er wollte, hätte er es getan. Hat er nicht getan, aus Barmherzigkeit mit den Menschen, auf dass sie umkehren mögen. Denn diese Kategorie von Menschen sind diejenigen, bei denen man hofft, dass sie umkehren. Und Allah hat zu allem die Macht. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er mit dem Gleichnis fertig ist: O ihr Menschen, O ihr Menschen. Und An-Nas auf Arabisch, sagen die Gelehrten der Sprache, der arabischen Sprache, An-Nas kommt entweder von Nasa Yanusu, das heißt, er ist von sich bewegen, dass der Mensch ein Geschöpf ist, das sich bewegt, im Gegensatz zu Pflanzen. Und andere sagen, es kommt von An-Nisyan, von Vergesslichkeit, weil der Mensch eben vergisst im Vergleich zu zum Beispiel den Engeln. O ihr Menschen, und dieser Ausdruck ist wieder allgemein und bezieht sich nicht nur auf die Heuchler, sondern alle Menschen. Von dieser Botschaft bis zum jüngsten Tag werden angesprochen. Dient eurem Herrn. U'budu Rabbakum. Und Al-Ibada ist der Gottesdienst oder der Dienst für Allah subhanahu wa ta'ala, beinhaltet, wie Ibn Taymiyyah rahmatullahi gesagt hat, Al-Ibada tusmun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Min al-Aqwali wal-Af'ad al-Zahira wal-Batina. Das heißt, Ibadah ist ein Begriff für all das, was Allah liebt an Taten. Egal, ob sie offensichtlich sind oder verborgen getan werden. Egal, ob es Aussagen sind oder Taten sind. Das ist eine Ibadah. Das tut man für Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese bestimmten Ibadat, wie zum Beispiel das Fasten, das Beten und die Hajj und die Umrah und der Tawaf und das Schlachten und ein Nadr und so weiter und so weiter. Das sind alles Ibadat, die wir nur Allah subhanahu wa ta'ala widmen dürfen. Wenn man etwas von diesen Ibadat tut für jemand anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala, dann hat man etwas begangen, was man Schirk nennt. Götzendienst oder Polytheismus, egal wie man möchte. Schirk bedeutet eben, Allah zum Teilhaber zu machen in einer Sache, in der er nicht zum Teilhaber gemacht werden darf. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns: O ihr Menschen, dient eurem Herrn. Der Herr, Rabb im Arabischen, ist derjenige, der einen versorgt, derjenige, der die Angelegenheiten leitet. Alles, was geschieht im Universum, geschieht nur durch seinen Willen. Es gibt nichts. Ja, natürlich gehört auch dazu. Alles, was in diesem Universum geschieht, geschieht nur durch seinen Willen. Es gibt nichts, was geschieht, was Allah nicht will. Das gibt es nicht. Das ist sein universelle Wille, al-Irada al-Kawniyya, wie wir gesagt haben. Wenn er sagt, zu einer Sache sei, dann ist sie. Und das ist al-Irada al-Kawniyya. Wir haben gesagt, es gibt einen gesetzlichen Willen von Allah subhanahu wa ta'ala, al-Irada al-Shar'iyya. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu uns, ihr dürft zum Beispiel nicht stehlen, nicht klauen. Aber es gibt trotzdem Menschen, die tun es. Warum tun sie es? Weil Allah hat ihnen das zugelassen. Allah lässt sie. Sie können entscheiden, ob sie stehlen oder nicht stehlen. Das nennt man al-Irada al-Shar'iyya. Und das ist kein... Das eine beinhaltet das andere. Alles ist ein Teil von seiner Al-Irada al-Kawniyya, seinem universellen Willen. Und dient eurem Herrn, also Ar-Rabb ist derjenige, der einen erzieht, von der Tarbiyah, und derjenige, der einen versorgt. Der ganze Rizq kommt von Allah subhanahu wa ta'ala, von niemandem sonst. Und er ist derjenige, der die Angelegenheiten leitet. Und er ist derjenige, der alles erschaffen hat. Und somit das, was wir haben, uns alles gegeben hat. Und er beschreibt sich eben auch genauso. Er sagt, dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat. Und der Sheikh Abu Bakr al-Jazairi, der, auf den wir diesen Tafsir stützen, er ist ein Gelehrter der Propheten-Moschee in Medina, er sagte, dass Menschen schon immer an einen Schöpfer Gott geglaubt haben. Egal, ob sie ihm Götter beiseite gesellt haben oder nicht, aber dass diese Idee, dass es überhaupt keinen Schöpfer gibt, eine neue Idee ist, die es erst seit 70 oder 80 Jahren gibt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dient eurem Herrn, derjenige, der euch erschaffen hat, also derjenige, der euch versorgt und derjenige, der eure Angelegenheiten leitet und auch derjenige, der diejenigen vor euch erschaffen hat, auf dass ihr fürchtig werden möget. Auf Arabisch heißt es la'allakum tattaqun. Das heißt es, auf Arabisch heißt es nicht, dass, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Das heißt, auf dass ihr fürchtig werden möget. Dazu gehört natürlich, auf dass ihr Allah fürchten möget. Dazu gehört, dass ihr die Hölle fürchten möget. Dazu gehört, dass ihr seinen Zorn fürchten möget. Aber es ist allgemein gefasst und gehört alles dazu, was dazu gehören muss. Ein Hadith ist überliefert über Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, in dem er den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, fragt, أيُّ ذَنْبِ أَعْظَمْ. Welche Sünde ist die schwerwiegendste? Er sagte, قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. Dass du Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellst, obwohl er es ist, der dich erschaffen hat. Und ein Nid kommt im Arabischen von Yunadi, Nada, jemand, der angerufen wird. Ein Nid ist ein jemand, den du anbetest, anrufst. Das kann ein Mensch sein, kann ein Shaitan sein, kann ein Jinn sein, kann ein Malak sein, ja. Egal, irgendwas, dass du Allah subhanahu wa ta'ala an seine Seite stellst und ihn statt ihm oder mit ihm anrufst und anbetest. Das ist Ungerechtigkeit. Wie der Khatib auch heute in der Khutba erwähnt hat, Schirk ist Ungerechtigkeit. Warum? Weil Allah ist derjenige, der dich erschaffen hat und der dich versorgt und du dankst jemandem anderes und betest zu jemandem anderen oder du dankst ihm überhaupt nicht. Das ist die größte Ungerechtigkeit, die es gibt. Entgegengesetzt ist eben At-Tawhid. At-Tawhid bedeutet eben, dass man Allah subhanahu wa ta'ala das alles, ihm alle seine Rechte gibt, die ihm zustehen. Das ist der islamische Monotheismus, dass man niemandem anbetet, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist dann auf der anderen Seite die Gerechtigkeit. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Vers, oder wie dienen wir Allah subhanahu wa ta'ala? Wir dienen Allah subhanahu wa ta'ala unter anderem mit Erniedrigung, mit Demut. Das heißt, wir sollen uns selbst erniedrigen, da wir wissen müssen, dass all das, was wir haben, von ihm stammt und nicht aus unserer eigenen Kraft erfolgt ist. Allah beschreibt sich weiterhin als, er ist derjenige, der euch die Erde, auf der ihr also lebt, zu einem Ruhebett und den Himmel zu einem Gebäude gemacht hat. Und vom Himmel Wasser herabkommen lässt, durch das er dann für euch Früchte als Versorgung hervorbringt. Und was wird, er hat euch die Erde zu einem Ruhebett gemacht. Die Erde, subhanallah, habe ich heute mal nachgeschlagen bei der astronomischen Seiten. Die Erde macht eine Bewegung von 30 Kilometern durchschnittlich pro Sekunde. 30 Kilometer pro Sekunde. 108.000 Kilometer pro Stunde macht die Erde eine Bewegung um die Sonne. In dieser Geschwindigkeit. Und schafft es dann, um die Sonne eben in 365 Tagen, 0,25. Ja. Das ist die Geschwindigkeit der Erde. Und trotzdem bemerken wir davon gar nichts. Also diese Bewegung der Erde kriegen wir nicht mit, ja? Kriegen wir nicht mit. Und warum kriegen wir sie nicht mit? Allah hat uns auch diesen Grund genannt, indem er eben sagt, in Surat Az-Zukhruf zeigt er uns mit den Grund, in Surat Al-Nahl, Surah Nummer 16, Vers Nummer 15, وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Und er hat auf der Erde fest gegründete Berge gesetzt, damit oder dass sie nicht mit euch wanke und Flüsse und Wege geschaffen. Die Berge hat er gesetzt, damit die Erde sich nicht mit uns wanke. diese Erde, diese Berge bilden ein Gleichgewicht auf der Erde, sodass die Erde mit uns nicht wankt. Deswegen wie ein Ruhebett, deswegen hat er كأن الفراش جعل الأرض فراشا, wie ein Ruhebett. Wir können uns darauf ausruhen, ohne dass wir mitkriegen, wie diese Rotation erfolgt. Wir sollten wissen, dass wir Menschen essen und trinken und diese Sachen in diesem Leben in Anspruch nehmen, aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist nicht, dass man isst und trinkt, sondern das Ziel ist, dass man Allah dient. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Menschen und die Jinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Ibadah, liya'budun. Und dazu benötigt man Essen und Trinken, deswegen die Menschen, die gesagt haben, es gibt Atheisten, die ganze Religion ablehnen, die sagen eben, wir sind erschaffen, damit wir auf dieser Erde leben und das Leben genießen hier. Ja? Aber das Essen und Trinken ist ja kein Ziel, sondern es ist ein Mittel zum Zweck. Du machst es ja, um zu leben. Du machst es ja, um zu leben, und Leben bedeutet etwas zu tun. Und was tut man? Man dient Allah subhanahu wa ta'ala. Und er hat den Himmel, und was lässt uns wissen, was der Himmel ist? Er hat den Himmel zu einem Gebäude gemacht, und der Himmel im Arabischen ist gemeint das Dach des dieses Lebens, dieses Diesseits, dieser Erde. Alles, was oben ist, ist der Himmel, As-Sama. Alles, was oben ist. Und er hat den Himmel zu einem Gebäude gemacht, ein Gebäude, das besteht aus Milliarden und Abermilliarden von Sternen. Und er hat diese ganzen Sachen getan, nur für uns, nur erschaffen für uns. Er sagte in einem Hadith Qudsi, in einem heiligen Hadith, Yabna Adam, o Sohn Adams, لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. O Sohn Adams, ich habe alles erschaffen für dich und dich habe ich erschaffen für mich. Und deswegen, wenn jemand die Frage aufwirft, wie kann es sein, dass jemand, der als Nicht-Muslim stirbt, als Kafir stirbt, auf ewig in der Hölle bleibt? Man macht sich bewusst, dass diese Person hat nicht einfach nur den Koran geleugnet, sondern sie hat im Grunde genommen alles geleugnet, was es gibt. Sie hat geleugnet den Grund von der Existenz von den sieben Himmeln, von den sieben Erden, von ihm selbst, ja, von Paradies und vom Tag der Auferstehung. Alles hat er geleugnet, diese Person. Alles hat sie geleugnet, obwohl es ja für sie geschaffen worden ist und für niemand anderes. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der euch vom Himmel Wasser herabkommen lässt. Und diese Sache kann niemand tun, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt Dinge, die hat Allah subhanahu wa ta'ala für sich alleine beansprucht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Luqman, Surah Nummer 31, im letzten Vers, gewiss, Allah allein besitzt das Wissen über die Stunde, lässt den Regen herabkommen und weiß, was im Mutterleib ist. Niemand weiß, was er morgen erwerben wird und niemand weiß, in welchem Land er sterben wird. Gewiss, Allah ist allwissend und allkundig. Was uns angeht jetzt, ist, dass Allah derjenige ist, der Regen herabkommen lässt. Der Mensch kann Regen nicht herabkommen lassen und wird es auch nicht tun können. Und er ist derjenige, der uns durch dieses Wasser, was er vom Himmel herabkommen lässt, verschiedene Früchte als Versorgung hervorbringt, durch dieses Wasser. Und dann sagt er in Surat Ar-Ra'd, Seite 249, sagt Allah subhanahu wa ta'ala über dieses Wasser oder über diese Versorgung, was interessant ist, und auf der Erde sind nebeneinander liegende Landstriche und Gärten mit Rebstücken und sonstige Pflanzen und Palmen mehrstämmig und einzelständig, die alle mit demselben Wasser bewässert werden. Alle mit demselben Wasser bewässert werden. Alle Früchte werden durch das gleiche Wasser hervorgebracht. So stellt Allah nicht andere als seinesgleichen zur Seite. Denn, und dann sagt er, wo ihr es doch besser wisst. Wo ihr es doch besser wisst. Warum sagt er das? Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Az-Zukhruf, sagt er, Seite 495. Ja, so. Geht der Screensaver an. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Zukhruf, Sura Nummer 43, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُونَ اللَّهِ. Wenn du sie fragst, wer sie erschaffen hat, sagen sie ganz gewiss, Allah. Ja, es geht um die Mekkaner, die Qurayshiten, die Götzendiener von damals. Sie haben anerkannt, dass Allah der Schöpfer ist, von allem, er ihnen die Versorgung gegeben hat, und trotzdem haben sie andere Götter angebetet. Deswegen sagt er, wo ihr es doch besser wisst. Ihr wisst doch ganz genau, dass Allah ist derjenige, der euch das gebet, und ihr wisst, dass die Götzen, die ihr anbetet, die ihr selbst erschaffen habt, sie können euch das gar nicht alles geben. Und deswegen seid ihr ungerecht. Wulm. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Luqman, durch die Zunge von Luqman, inna shirka la wulmun azim. Wo Luqman seinem Sohn einen Ratschlag gibt, sagt er, das Shirk ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Es ist überhaupt die Ungerechtigkeit schlechthin. Und Allahs Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, sagte, inna allaha la yumli lidh-dhalimi fa'idha akhadahu lam yuflit. Thumma qara'a, wa kathalika akhadhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya dhalimah, inna akhadahu alimun shadid. Diesen Vers wollen wir uns auch nochmal anschauen. In Surat Hud sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes. Erstmal sagte sein Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah gibt dem ungerechten Menschen Zeit, Aufschub. Gibt ihm Zeit. Er kann seine Ungerechtigkeit ausüben und er kann Zeit haben, zurückzukehren. فَإِذَا أَخَذَهُ, wenn er ihn aber genommen hat, das heißt, wenn sein Zeitpunkt gekommen ist, sein Todeszeitpunkt, لَمْ يُفْلِتْ, dann lässt er ihn nicht entkommen. Und dann sagt Allah, und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder las danach den Vers in Surat Hud, Vers 102, so ist der Griff deines Herrn, wenn er die Städte ergreift, während sie Unrecht tun, gewiss, sein Griff ist schmerzhaft und hart. Und Sheikh Abu Bakr al-Jazairi erwähnte auch ein Beispiel. Er sagte, derjenige, der nicht anerkennt, dass es einen Schöpfer gibt, ist gleich wie folgendes. Zwei Personen stehen vor einem fertig gebauten Gebäude und der eine sagt zum anderen, dieses Gebäude hat die Firma so und so gebaut. Dann sagt der andere zu ihm, nein, nein, nein, warst du etwa dabei, hast du es gesehen? Das Gebäude wurde nicht gebaut. Also die Hujja oder das Argument zu sagen, nur weil jemand nicht anwesend war bei einer Sache, dass es nicht gibt, ist völlig irrsinnig, macht auch keinen Sinn. Aber so irrsinnig ist die Aussage der Menschen, die sagen, Allah hat nicht alles erschaffen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala im 23. Vers, und wenn ihr im Zweifel über das seid, was wir unserem Diener offenbart haben, dann bringt doch eine Sura gleicher Art bei und ruft eure Zeugen außer Allah, wenn ihr wahrhaftig seid. Allah subhanahu wa ta'ala weiß ja, dass die Menschen damals und auch heute dem Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgeworfen haben, dass er diesen Koran selbst geschrieben hat und dass er nicht von Allah ist und dass dieser Prophet ein Lügner war. Und Allah sagt eben dann, wenn ihr im Zweifel darüber, dass das Allahs Buch ist, dann bringt eine Sura hervor, wie aus dem Koran. Aber das hat alles schrittweise stattgefunden. Zunächst einmal gucken wir uns an, was Allah sagt in Surat Hud, Seite 323. Ich gehe natürlich von der Ausgabe, die in Medina gedruckt wird, aus. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Hud im 13. Vers, oder sagen sie, er hat ihn ersonnen, also sagen sie, Muhammad hat den Koran erfunden, ersonnen, erdichtet, sag, dann bringt doch 10 ersonnene Suren hervor oder bei, die ihm gleich sind, also wie die Sura vom Koran, und ruft an, wen ihr könnt, außer Allah, wenn ihr wahrhaftig seid. Und wenn sie euch nicht erhören, dann wisset, dass er nur mit Allahs Wissen herabgesandt worden ist und dass es keinen Gott gibt außer ihm. Werdet ihr ihm nun ergeben sein? Diese Herausforderung hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen damals gemacht und heute gemacht. Sie sollen 10 Suhr gleich den Suhr des Koran hervorbringen. Und die Suhr beinhalten im Koran, der ganze Koran beinhaltet, was beinhaltet er? Er beinhaltet Wissen über das Verborgene. Er beinhaltet Gesetze. Er beinhaltet Geschichten der früheren Menschen, die schon vergangen sind. Er beinhaltet Gleichnisse. Er beinhaltet Geschichten, aus der wir Lehren ziehen. Das alles müssen diese Suhr oder dieser Koran, den sie erfinden würden, aufweisen. Meines Wissens nach hat keiner geschafft, 10, oder natürlich keiner geschafft, aber meines Wissens hat keiner nicht einmal behauptet, dass er 10 hervorbringen konnte. Allah subhanahu wa ta'ala hat es ihnen danach leichter gemacht. Und er sagte zu ihnen in Surat Hud auf der Seite 213, Surat Hud ist die Surah vor, Surat Yunus ist die Surah vor Surat Hud, auf der Seite 213. Nachdem sie 10 nicht hervorbringen konnten, sagte zu ihnen: Sagen sie etwa, er hat ihn ersonnen? Sag, dann bringt eine Sura bei, die ihm gleich ist. Und ruft an, wenn ihr könnt, anstatt Allahs, wenn ihr wahrhaftig seid. Eine einzige. Diese Sache haben sie auch nicht erfüllen können. Kein Mensch hat es geschafft, eine Sura hervorzubringen. Selbst so kurz wie die kürzeste Sura im Koran, Surat al-Kawthar, Inna a'tainaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Auch dieses, so eine Sura, von dieser Gewalt, von dieser Sprache, von dieser Auswirkung, so viele Menschen auswendig lernen, so viel darüber geschrieben worden ist, über so gleichen Sura, Tafsir-Bücher, all das hat kein Mensch geschafft, so eine Sura hervorzubringen. Und Ar-Raib, Ar-Raib nur für die arabische Sprache, Ar-Raib ist nicht ganz das gleiche wie Shak, sondern Ar-Raib, sagt dieser Sheikh, ist der Zweifel mit Unruhe und Besorgnis. Ja, das ist Shakun ma'a Qalaq. Und wenn ihr im Zweifel über das seid, was wir unserem Diener herabgesandt haben, das ist die nächste Stufe. Erst 10, dann 1 und dann sagt er, wenn ihr im Zweifel darüber seid, was ihr unserem Diener, es ist eine Ehre für unseren Propheten Muhammad s.a.w. gewesen, dass er genannt worden ist von Allah s.a.w. ein Diener. Warum? Weil im Grunde genommen sind wir alle Diener, das ist richtig. Wir können nur was tun, was Allah will. Wir können nichts anderes tun. Aber es gibt noch eine andere Stufe, und zwar in dem Bereich, eben in Irada al-Shar'iyya, wo wir eben die Möglichkeit haben, Allah zu dienen oder nicht zu dienen. Wir haben die Möglichkeit, Allah gehorsam zu sein oder ungehorsam zu sein. Und in diesem Bereich Diener zu sein, ist die Ehre des Menschen überhaupt, dass er sich erniedrigt vor dem wahren Herr. Und wenn ihr im Zweifel darüber seid, was wir unserem Diener offenbart haben, und Allah subhanahu wa ta'ala spricht manchmal im Plural, ja, er sagt manchmal unser oder wir, das ist das majestätische Ich, das königliche Wir, auf das jemand Anspruch hat, der Ansehen hat. Und wer hat ein höheres Ansehen außer Allah als Allah? Und selbst Menschen heutzutage in der arabischen Sprache, selbst noch in der früheren deutschen Sprache auch, haben die Menschen, wenn sie selbst gesehen haben, dass sie einer höheren Stufe angehören, etwas Besonderes sind, ein hohes Ansehen genießen, in der Gesellschaft auch bekommen haben, auch nicht mal Überheblichkeit, dann haben sie sich mit wir genannt. Und auch die viele Araber, wenn sie reden, benutzen sie den Begriff wir, nahnu, nicht, weil sie denken, es ist überheblich, sondern weil sie eben eine bestimmte Stellung in der Gesellschaft haben. Und manchmal ergibt sich es aus der Situation. Dann bringt, wenn ihr im Zweifel seid, dann bringt doch eine Sura gleicher Art bei. Nicht nur, nicht 10, nicht 1, sondern nur eine ähnliche. Eine ähnliche Sura herbei. Min nithlihi. Und man kann es auch anders verstehen, diesen Vers. Entweder heißt es, bringt eine Sura, eine ähnliche wie eine Sura vom Koran herbei. Oder man kann auch verstehen in der arabischen Sprache, min mithlihi, von jemandem wie ihm. Bringt eine Sura von jemandem wie diesem Menschen auch. Denn wenn ihr sagt, Muhammad s.a.w. hat ihn erfunden als Mensch, dann kann das ein anderer Mensch auch machen. Oder schließt euch zusammen, helft euch gegenseitig. Aber wenn ein Mensch es geschafft hat, warum dann können das die anderen Menschen nicht schaffen? Macht keinen Sinn. Deswegen, das ist eine andere Weise, wie man diesen Vers verstehen kann. Bringt eben von einem ähnlichen Menschen wie ihm, der des Lesens und Schreibens unkundig war und so ein Koran bringt. Der nicht lesen, schreiben konnte und so ein Koran bringt, macht es, wenn ihr könnt. Und dann sagt Allah, und ruft eure Zeugen außer Allah, Zeugen, die was bezeugen? Die bezeugen, dass dieser Koran tatsächlich ähnlich ist wie diese Verse, die sie erfunden haben. Fiha Mushabaha, Ähnlichkeit. Diese Zeugen sollt ihr bringen, wenn ihr wahrhaftig seid. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, doch wenn ihr es nicht tut, wenn ihr es nicht schaffen könnt, solche Verse hervorzubringen, Klammer auf, das bedeutet, dass ihr selbst bezeugt, dass dieser Koran nicht von Muhammad ist, sallallahu alaihi wasallam. Das ist euer Beweis, ein aktiver Beweis von euch, auch wenn ihr es nicht aussprecht. Ihr könnt es nicht vorbringen, also habt ihr bewiesen, dieser Mensch hat es selbst auch nicht getan. Aber wenn ihr es könnt, dann könnt ihr es auch. Vielleicht. Doch wenn ihr es nicht tut, und ihr werdet es auch nicht tun, und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und len auf Arabisch, sagten manche Grammatiker, len bedeutet auf ewig, und manche sagen, len bedeutet nicht auf ewig, sondern ist begrenzt. Aber in diesem Kontext bedeutet es ewig, und ihr werdet es auch nicht tun, das heißt, ihr werdet niemals es schaffen, gleiche Verse hervorzubringen wie vom Koran. Und diese Herausforderung an sich reicht schon eigentlich, um zu zeigen, dass dieser Koran von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Denn warum? Wer traut sich, wenn er ein Mensch ist, eine Herausforderung anderer Menschen zu machen, dass sie niemals etwas tun können wie er selbst? Wo er doch ein Mensch ist wie sie selbst. Das heißt ja nur, dass er in einer Sache meinetwegen, wenn er etwas erfunden hat, ja, dann hat er meinetwegen etwas entdeckt und Wissen erlangt, was andere nicht erlangt haben. Aber was spricht dagegen, dass die anderen das gleiche Wissen erlangen können? Gar nichts. Deswegen würde auch niemals irgendeine Supermacht, eine Weltmacht wirtschaftlich, ein anderes Land sagen, ihr werdet es nicht schaffen, innerhalb der nächsten meinetwegen 50 Jahren irgendwas zu tun. Etwas zu schaffen, wie wir es schaffen. Würden sie niemals machen. Denn sie würden sich lächerlich machen, wenn sie es doch schaffen. Und sie wissen ja nicht, dass sie es doch vielleicht nicht schaffen. Und schon gar nicht würden sie sagen, ich würde das niemals schaffen, weil wir werden ja nicht mehr leben so lange. Deswegen macht diese Herausforderung für den Menschen selbst ja gar keinen Sinn. Und dann hütet, dann sagt Allah, und wenn ihr es nicht tut, und ihr werdet es auch nicht tun, dann hütet euch vor dem Höllenfeuer, An-Nar, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Es ist für die Ungläubigen bereitet. Dieses Höllenfeuer, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von diesem Höllenfeuer beschützen und weit entfernen, haben wir mit unseren Augen niemals gesehen. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es gesehen in seiner Nachtreise, Al-Isra. Und er hat uns davon berichtet. Und wir haben davon erfahren, Folgendes. Wir haben erfahren, dass Abu Huraira radiallahu anhu sagte zu seinen Freunden in einem Kreis, sagte, Atarauna hamra kanarikum hadih? Glaubt ihr etwa, es ist rot wie das Feuer, was ihr habt? Dann sagte er, Lahiya aswadu min al-qar. Wahrlich, es ist schwärzer noch als der Teer und das Pech. Und es ist überliefert in einem schwachen Hadith, aber es stimmt überein mit diesem Hadith, dass eben die Hölle ein finsterer Ort ist. Es ist kein hellleuchtender Ort. Dieses Feuer ist ein finsterer Ort, ein dunkler Ort, den man nicht sehen kann. Deswegen ist er überliefert im Hadith, wenn die Menschen über As-Sirat gehen, über die Brücke über Jahannam, werden diejenigen, die kein Licht haben, Licht der Rechtleitung haben, an sich, durch den Wudu, durch das Gebet und so weiter, sie werden nicht sehen können, wie sie laufen, auf diesem Weg, der Dornen hat und alle möglichen Qualen, die Allah subhanahu wa ta'ala eben bereitet hat. Und weil sie es nicht sehen können, können sie stolpern und können sie in die Hölle fliegen. Und nur derjenige, der Licht hat, kann sehen. Deswegen ist die Hölle ein finsterer Ort. In sich selbst stattfinden kann. Das kann die Angst sein, das kann die Furcht sein, das kann die Verengung sein, das kann sozusagen Dinge sein, die uns hier zum Beispiel auch in der Welt wenn wir uns überhaupt nicht wohlfühlen, ja, so panisch reagieren, in Angstzustand reagieren, dass auch dann zum Beispiel, wenn wir uns auch hier vorstellen, in der Welt, in einem ganz dunklen, finsteren Kammer, sag ich mal, ja, plötzlich wissen wir nicht, was ist um uns herum. Wir fangen an, Angst zu kriegen. Wir geraten in Panik. Ja? Das kann schon das Feuer sein, sozusagen, was uns so in den Unglück und in den tiefen Unglück versetzt. Als wollte Allah uns schon einen Vorgeschmack geben. Ja. Für das, was es heißt in einem Hadith, der schwach ist, dass das Höllenfeuer angefacht worden ist und erhitzt worden ist, bis es rot geworden ist. Dann bis es dann 1000 Jahre lang, bis es weiß geworden ist oder umgekehrt. Und dann 1000 Jahre lang, bis es schwarz geworden ist. Ja. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Und deswegen kennen wir dieses Höllenfeuer nicht. Aber wir wollen noch einmal einen letzten Vers anschauen in Bezug auf die Herausforderung. Allah hat ja jetzt herausgefordert, die Menschen, dass sie niemals eine gleiche Sura hervorbringen können. Ja? Oder eine ähnliche Sura. Oder 10 Sura. Und als Abschluss sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Isra, Seite 291, relativ am Ende, um den Menschen zu sagen, ihr könnt es ruhig versuchen, aber ihr werdet es niemals können. قل sprich, sag, لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Sag, selbst wenn die Menschen und die Djinn alle zusammen sich zusammentäten, um etwas beizubringen, was diesem Koran gleich wäre, sie brächten nicht seinesgleichen hervor. Und selbst wenn sie einander Beistand leisten würden. Also Allah macht einen endgültigen Punkt und sagt, dass wir gar nicht imstande dazu sind, etwas zu tun in dieser Hinsicht. Und er beschreibt das Höllenfeuer, An-Nar, als ein Feuer, dessen Brennstoff, nicht wie wir kennen. Wir kennen Brennstoff, Gas, Benzin, Holz, das kennen wir. Aber das Höllenfeuer, was wir noch niemals gesehen haben, sind Menschen und Steine. Manche Mufassirun sagen, wir kennen das nicht. Wir wissen nicht, was für Steine das sein sollen. Und andere Mufassirun sagen, diese Steine, die als Brand dienen, als Quelle des Branddienstes, sind die Steine, die sie angebetet haben, die Asnam, diese Götzen, die sie ausgehauen haben aus den Steinen, die sie angebetet haben, sie werden mit ihnen brennen und sie zusätzlich noch ihnen das Feuer heiß machen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, es ist für die Ungläubigen bereitet und wir wissen, dass das Höllenfeuer, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die meisten der Hölle sind die Frauen von den Menschen. Und was aus diesem Vers auch hervorgeht, es ist für die Ungläubigen bereitet, dass es das Höllenfeuer schon gibt. Denn manche Leute stellen in Frage, ob es das Höllenfeuer schon gibt und nicht gibt. Das Höllenfeuer wird angefacht am jüngsten Tag. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ. Aber es gibt es schon. Und denn es heißt im Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er Amr ibn Luhay ist derjenige, der aus Asham, das heutige Gegend von Damaskus, Jordanien, aus dem Syrien, außenrum, der von dort den ersten Götzen in die arabische Halbinsel reingebracht hat. Über diesen Menschen Amr ibn Luhay hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet und gesagt, dass er ihn gesehen hat in der Hölle. أنه رآه في النار وهو أول من أدخل الأصنام في جزيرة العرب. Ja. Ist ja alles schon passiert, also das Ende hat er gerade gesehen. Er hat vieles gesehen, ja. Also ist alles, was im Koran gesagt wird, ist da. Ja. Das hat er gesehen, ja. Und der letzte Vers ist allgemein, es ist für die Ungläubigen bereitet, alle Formen von Kufr. Ja. Al-Kafirun, Kufr ist nicht lange, was ist Kufr? Kufr. Aber Kufr, jemand, der etwas leugnet, was Allah uns angeordnet hat, also daran glauben. Egal, ob sie leugnen, ob der Koran von Allah ist, oder ob sie leugnen, dass es das Paradies gibt, oder die Hölle gibt, oder Allah gibt, oder irgendetwas. Ja. All das ist für diese Hölle ist für die Ungläubigen, alle Ungläubigen bereitet. Nicht nur für jemanden, der einen bestimmten Teil leugnet. Ja. Deswegen ist der Vers am Ende allgemein gehalten. Und es sei noch angemerkt, eine Sache, die zum Beispiel, auf die man achtet, was auch schon Schirk wäre, ist, dass man bei jemandem schwört außer Allah. Indem man sagt, ich schwöre bei meiner Mutter oder ich schwöre bei irgendjemandem. Das alles ist Schirk. Denn es heißt im Hadith, ich glaube, es war bei Tirmidhi. Nein, ich finde ihn jetzt nicht mehr. Aber es heißt in einem Hadith, in einem anderen Hadith, was auch eine Form des Schirk wäre, wo ein Mensch zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte, Masha Allah wa shi'it. Es war ein Gespräch und dann sagte er am Ende, was Allah will, es wird geschehen, was Allah will und du willst. Und natürlich haben wir auch einen Willen, aber diesen Willen gleichzusetzen mit Allahs Willen ist eine Form von Schirk. Deswegen sagte der Prophet Ja'altani lillahi niddan. Du hast mich Allah gleichgesetzt. Qul ma sha Allah wahdahu. Sag, was Allah ganz alleine will. Und beim anderen Hadith hat er uns erlaubt zu sagen, ma sha Allah, thumma shi'it. Das heißt, was Allah will und danach, was du willst. Das darf man. Aber es nicht auf die gleiche Stufe setzen. Man darf auch alleine, wie Sheikh Al-Uthaymin hat auch gesagt, man darf auch sagen, Allahs Willen weglassen. Man darf sagen, inshallah, wenn du willst. Wa alaikum salam. Das darf man auch. Was man nur nicht darf, ist gleichsetzen mit Allahs Willen. Das darf man nicht. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا